trennen sich. Gestillet ist der Stürme Wut. Vor ihrem Untergang blickt noch die Sonne hoch. Von den letzten Strahlen mit Perlenschmuck geziert, geziert die Flur mit Perlenschmuck geziert die Flur. Langgewohnten Stall kehrt gesättigt, gesättigt und erfrischt das fette Ritt zurück. Dem Garten ruft die Wachte schon. Im Grase sagt der Grinde froh. Und aus dem Sumpf entwagt der Frosch.